Aufgabe 5.4 B1. Frau Guth erklärt Frau Schmidt, worin ihre Arbeit als Auftragssachbearbeiterin besteht. Nummerieren Sie Ihre Aufgaben in der richtigen Reihenfolge. Frau Guth, Sie sind für die Aufträge zuständig. Wie läuft das? Was müssen Sie alles bei der Arbeit machen? Was ich bei den Aufträgen mache? Also, ich nehme Kundenanfragen entgegen. Das heißt, ein Kunde möchte etwas kaufen und fragt nach dem Preis und der Lieferzeit der Ware. Ich beantworte die Frage, indem ich ein Angebot unterbreite. Im Angebot geben wir Informationen über das Produkt, den Preis und die Lieferzeit. Das mache ich in Zusammenarbeit mit der Abteilung Entwicklung und Konstruktion. Wenn der Kunde unser Angebot annimmt und etwas bestellen möchte, gibt er uns einen Auftrag. Dann muss ich den Auftrag bestätigen. Mit der Auftragsbestätigung nehmen wir den Auftrag an. Die Auftragsbestätigung leite ich dann der Abteilung Rechnungswesen weiter, damit man dort die Rechnung schreiben kann. Die Versandabteilung bekommt natürlich eine Kopie, weil man dort den Lieferschein ausstellt. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir die Waren rechtzeitig ausliefern. Da muss ich also immer die Liefertermine überwachen. Und einmal im Monat muss ich einen Verkaufsbericht schreiben. Was mache ich denn sonst noch? Ach ja, ich muss mich manchmal um Reklamationen kümmern, zum Beispiel wenn die Waren nicht rechtzeitig angekommen sind oder wenn sie nicht richtig funktionieren oder sowas. Dann reklamiert der Kunde. Also Reklamationen gibt es ja auch manchmal. Leider ja, wie überall.